gab es bei Flugzeugunglücken, allein 20 von ihnen beim Absturz einer bolivianischen Maschine im November in Chile. Der Österreicher Stefan Kraft hat das Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Er siegte vor dem Polen Kamil Stoch und Michael Heiböck, ebenfalls aus Österreich. Bester Deutscher war Markus Eisenbichler auf Rang 6. Das Wetter: nachts im Norden aufkommende Bewölkung, sonst häufig klar, örtlich Nebel und Glätte, Tiefstemperaturen 0 bis minus 10 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk 0.05 Uhr, die Verkehrslage. Zurzeit liegen uns keine Meldungen vor. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Namen Hunt Collins, Ezra Hannon, Richard Marston, John Abbott und Kurt Cannon sagen Ihnen wahrscheinlich nicht viel. Evan Hunter und Ed McBain vielleicht schon eher. Das sind nicht etwa die Mitglieder eines Autorenkollektivs, sondern die Pseudonyme eines einzigen Mannes, des 1926 geborenen Amerikaners Salvatore Lombino. Er ist somit gewissermaßen der Fernando Pessoa der Kriminalliteratur. Unter dem Alias Evan Hunter schrieb Lombino Romane und Drehbücher, zum Beispiel das zu Alfred Hitchcocks Film Die Vögel. Als Ed McBain hinterließ er der Nachwelt die Krimireihe über das 87. Polizeirevier in einer fiktiven US-Stadt, die er Isola nannte und die New Yorker Halbinsel Manhattan damit meinte. Angefangen mit Cop Hater aus dem Jahr 1956 bis hin zum Roman Fiddlers, der kurz nach McBains Tod 2005 veröffentlicht wurde, umfasst die Reihe 54 Titel, unter denen der Polizistenalltag in einer Großstadt geschildert wird. Das war ein Novum in der Verbrechensliteratur, in der bis dahin entweder ein smarter Gauner oder ein einzelner genialer Detektiv im Mittelpunkt stand. Einige von McBains frühen Romanen wurden von Mai Sjöwall und Per Wallö ins Schwedische übersetzt, was sie zu ihrer Martin-Beck-Reihe anregte, dem Stockholmer Pendant zum 87. Revier von Isola. Ein Roman von Ed McBain aus dem Jahr 1989 ist wie gemacht für den heutigen Sendetag. Auch an Silvester muss das Polizeirevier von Isola besetzt sein, denn auch an Tagen wie diesen knallen die Leute schon mal durch. Dabei sind Prügeleien noch die harmlosesten Ausraster, mit denen sich Detective Steve Carella und seine Kollegen herumplagen müssen. Der Originaltitel der Story lautet übrigens Lullaby, was man im Deutschen ja durchaus mit Schlafkindchen Schlaf hätte übersetzen können. Stirb, Kindchen, stirb. Kriminalhörspiel aus dem 87. Polizeirevier. Von Franz Maria Sonner, nach dem Roman Lullaby von Ed McBain. Regie Barbara Plensert. Mit Detective Steve Carella, dem Gründlichen. Nochmal von vorne. Minute für Minute. Also, du steigst die Feuerleiter runter. Was siehst du? Was hörst du? Ich will alles wissen. Detective Bert Kling, dem Knallharten. Oh Mann, als Cop bist du hier nur das Arschloch. Detective Meyer Meyer, dem Gemütlichen. Ich hab hier eine Hundemarke. Detective Meyer, wow, wow. Der aber auch anders kann. Hör mal zu, du Kinderschänder. Du verschaffst mir den Aufenthaltsort von Martin Proctor. Oder ich lass dich hochgehen, ist das klar? Und Detective Ollie Weeks, dem Witzbold. Und denk an die vier großen W. Nach dem Wo und dem Was jetzt das Wer und vor allem das Wie. Happy New Year, Leute. Das Glas, amüsiert euch und tanzt. Unser junges Jahr ist genau 1:15 alt, jawohl, 1:15 Uhr. Und ihr hört die After Midnight Show in Radio BX Isola. Und hier, Baby, hier ist eine ganz heiße Nachricht von einer aufregenden Frau. Und sie geht an dich, Detective Steve Carell. Hey, ja, wo immer du bist, was immer du tust, denk daran. Es gibt eine Frau, die dich liebt. Und ihr Name ist... Du weißt es, denn es kann nur eine sein. Deine Frau Teddy. Frohes Neujahr, Steve. Und auch an euch, Jungs vom 87. Polizeirevier hier in Isola. An die Detectives Bert Kling, Mayor Meyer, Hal Willis und Ollie Weeks. Die folgende Nummer ist nur für euch, Jungs. Only you. Only you. Schrank. Ja, was haben wir denn da? Steve Maps, 15, 20, 3. Oh, nimm die Hand da raus, du Ferkel. Oh, holy shit. Toni, rat mal, was ich jetzt mache. Pfoten hoch und weg von der Tür. Schnauze! Vom Himmel sehen! Charlie, was ist denn? Bleib stehen, verdammt nochmal! Bleib stehen, ich schnitt hier um! Du Schnauze, Toni! Halt deine gottverdammte Schnauze! Oh, shit! Hey, Mann, ab ins Wartet euch! Oh. Ich hätte dich verlassen. Bringst du mich dann auch um, Scott? Ich? Mr. Hodding? Alles in Ordnung da oben, Mr. Hodding? Oh ja, El, danke. Soßen ist okay. Ruhigen Dienst und Prost Neujahr noch. Ich gehe wieder feiern. Moment noch, Mr. Hodding. Ich hab noch einen guten... Einen was? Spot. Vielleicht können Sie ihn brauchen. Also sitzt einer mit einer Flasche Blumen und aufgeknöpfter Hose im Sessel. Hinter ihm aus dem Schlafzimmer sieht man der blaue Nonne verschwinden und das Stimme. Knöpft ihr täglich einmal die blaue Nonne vor. Gut, was? Können Sie haben, Mr. Hodding. Danke. Lunan ist leider kein Kunde von uns. Oh, oh, oh, verdammt, Al, das ist gut. Du, Al, ich brauche Ice Cubes und dann knöpfe ich mir Norma vor. Midnight. Ich bin immer noch da. Ihr seid auch noch da. Hervorragend. Radio PX Isola. Du alte Schlampe! Mach diese Wunde aus der Tür auf oder ich tritt sie ein. Da sollte noch was mit der Tür. Moment, Gail. Einen kleinen Moment noch, ja? Ich habe ein Blitzen. Aber schließlich ist das ja eine ganz besondere Nacht. Annie, wir sind zurück. Annie, mein Gott. Polizei. Ich bin Detective Steve Carella. Erzählen Sie Ihre Geschichte nochmal. Okay, hast du sie? Dann schreib's. Annie Flynn, Babysitterin, 16 Jahre alt, aufgefunden in der Mitte des Korridors, Bluse zerfetzt, Rock bis zum Arsch hochgeschreift, Messer in der Brust. Sie ist tot. Erschossen, ja. Arschloch. Mr. Hotting. Ja, Moment. Ich kann mich noch nicht konzentrieren. Messer in der Brust, totamtlich festgestellt vom Gerichtsamt Dr. Thaler. Darf ich mir eine Antwort? Jetzt das Baby, hast du es? Ja, bitte, Mr. Hotting. Name Susan Hotting, Alter 6 Monate, Gesicht blau, wahrscheinlich erstickt, totamtlich festgestellt vom Gerichtsarzt Dr. Thaler. Neben dem Bett wahrscheinlich von der Decke ein Mobile aus Metallstäben. Steve? Moment, ja, also Mr. Hotting. Wir kamen, ja, wie schon gesagt, vor einer guten Stunde, 2:30 Uhr etwa, von der Party zurück. Wo? Ein paar Blocks weiter, Ecke 12. und Grover. Und die Wohnungstür? Abgeschlossen. Ich brauchte eine Weile, um reinzukommen, weil ich ziemlich blau war. Nicht wahr, Gail? Und dann? Habe ich Annie auf dem Korridor liegen sehen mit dem Messer in der Brust. Steve! Und dann, ja? Susan. Das Kissen lag auf ihrem Gesicht. Ich habe es weggenommen. Das Gesicht war ganz blau. Können Sie bestätigen, was Ihr Mann ausgesagt hat, Mrs. Hotting? Mrs. Hotting. Hey, Steve, was ist jetzt? Lassen wir das Messer drin, oder wie? Good morning, Isola. Guten Morgen im neuen Jahr. 5:12 Uhr und er hat immer noch die richtige Welle. Radio PX Isola. Ein herrlicher Morgen zieht herauf. Ich sehe ihn näher kommen. Er immer näher durchs Studiofenster und er wünscht sich, was wir alle uns wünschen. A wonderful world. Verdammt, Bert, was ist eigentlich los? Gib doch mal ein Lebenszeichen. Hier, Detective Kling, ich höre. Hast du den Arsch endlich hochgekriegt, du Brenner? Schalt auf 3, da geht's weiter. Okay, Detective Kling auf 3. Also, an der Kreuzung Concord und Dow Street. Muss direkt vor deiner Nase sein. Sollen 3 Schwarze einen Puerto Rico mit Baseballschlägern prügeln? Nein, das sagt's nicht. In clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night. Polizei! Hey! Aufwärts! Auseinander! Schmeißen diese Schläger! Hey, schmeiß das Ding weg, du blödes Mann! Lass gut sein! Lass das, ey! Schmeiß weg, sag ich! So, das schöne Foto auf euch. Das ist auch Pull der Krankenwagen. Gracias por nada. Polizei, aufmachen! Polizei! Was ist denn schon wieder los? Das hat man doch schon mal genervt. Detective Carella vom 87. Revier. Mrs. Unger, ich hab eine scheiß Nacht hinter mir. Könnte gut sein, dass mir bei so einem Ton der Geduldsfaden reißt. Und hör mal zu, Schätzchen. Wir sind heute Nacht ausgenommen worden. Und ihr wisst alles von uns, um eure gottverdammte Pflicht zu tun, unsere geklauten Sachen wieder beizuschaffen, klar? Ein Einbruch hier im 6. Stock? Wer hat ihn aufgenommen? So ein Lockenköpfchen, Wills oder so. Willis, ah ja. Okay, Mrs. Unger, jetzt verstehen wir uns. Ich bin wegen des Doppelmords bei Hoddings im 4. hier. Was? Vielleicht besteht ein Zusammenhang. Kann ich jetzt reinkommen? Und bleibt sauber. Nein! Hier. Liebesgrüße vom Labor, Steve. Und erzähl schon. Moment. Was hast du da für eine Puppe an die Glocke? Eine gelbe Nutte ohne Bockschein. Und wer sagt, dass sie eine ist? Ich sage das. Die Werkzeugspuren am Fenster im 4. und 6. Stock sind nicht identisch. Was sagt uns das? Nichts. Kann aber trotzdem dieselbe Person gewesen sein. Ja. Also, unterstellen wir mal, Mädchen, du möchtest weiterhin diese Bar in unserem Revier frequentieren, ja? Dann solltest du den Detektiven dieser schönen Stadt gegenüber ein gewisses Entgegenkommen zeigen. Und mache ich mich verständlich, Schätzchen? Komm weiter. Sie haben Annie Flynn abgesaugt und Schamhaare einer anderen Person gefunden. Und Sperma? Auch das, aber das... Warte mal. Hat sich der Doc wieder auf reinen Fuß gesetzt? Na, bin ich gerade schon rasiert, Leute? Sag Olli. Spuck doch mal durch die Zahnlücke. Ja. Treffer. Na, Steven? Meier? Hi, Bert. Täusche ich mich oder ist bei dir im Mund ein bisschen luftiger geworden? Pass auf, ich kann dir immer noch in deinen feisten Arsch beißen. Ja. Was machst du für eine Scheiße? Was heißt hier Scheiße? Bert, hör zu. Hast du eine Aussage von den Puerto Ricanern? Ja, natürlich nicht. Dem Speakmaster liegt doch im Krankenhaus, hängt an Schläuchen. Da ist auch gut aufgehoben. Stevie, die Sache ist doch klar, oder? Vorsicht, Carella ist ein Ithaka. Bert, du hast zwei Schwarze über den Haufen geschossen und ich rate dir, eine Aussage beizubringen, die deine bestätigt, okay? Okay, kannst du haben. Als Kopf ist mir hier wirklich nur das Arschloch. Also, was weiter? Sie haben frische Sperma in ihrer Scheide gefunden, aber es hatte sich schon im Uterus und Eileiter ausgebreitet. Das heißt? Dass Annie einen Orgasmus hatte. Sonst würde die Ausbreitung bis zu 6 Stunden dauern. Ja, und? Die Bluse war zerrissen und der Rock hochgestreift. Das passt auf ihren Ex-Freunds Content. Ach, das glaube ich nicht. Annie ist, ich meine, war 16. Scott Händler ist 18. Sie gibt ihm den Laufpass, okay. Aber die Drohung, sie umzubringen, das war doch nur heiße Luft. Annies Vater steht zu der Aussage. Na und? Ein Teenie im Liebesschmerz. Wir sollten Scott Händler trotzdem sehen, ja? Und sonst irgendwelche verwirrbaren Fingerabdrücke? Nur die von Annie auf dem Messer. Das Messer gehört zum Haushalt der Hollings. Eine Gelegenheitswaffe. Gut. Oh Gott, verdammte Scheiße. Warum sagst du nicht gleich, dass du von Henry zukommst? Los, verpiss dich, raus hier. Guck mal, zum Schluss noch ein Treffer. Das Labor hat die Fingerabdrücke auf dem Fensterbrett der Ungers im 6. Stock identifiziert. Und wer ist es? Martin Proctor alias Snake alias Mr. Sniff, ein Junkie und Dope-Dealer. Oh je, kann das denn nicht mal ein einbeiniger Albino mit Falsettstimme oder sowas sein? Lass mal, Steve, ich hab da eine Idee. Fats Donner ist uns noch was schuldig. Snake, Mr. Sniff, Dr. Proctor, Logo, kenne ich. Werf mir mal das Handtuch für meine Füße rüber, Meier. Hier. Danke. Und? Wo finde ich ihn? Du musst mir nur sagen, welchen der 800 Snakes du meinst. Da fällt mir ein... Im Moment nennen ihn seine Freunde Rambo. Und er lebt unter dem Namen Smith. In irgendeinem Hotel. Hör mal zu, du Kinderfänger. Du verschaffst mir den Aufenthaltsort von Martin Proctor. oder ich lasse dich hochgehen, klar? Hi, ich bin Brenda. Was kann ich dir bringen? Nett, nett. Brenda, also, ich brauche eine große Diät-Cola mit Eis, ein Thunfisch-Sandwich mit Mayo, Gurke und Tomate, ja? Und zwei Jelly-Donuts. Buenas noches. Sie gestatten, Senior Kring? Ja, du sitzt ja schon. Hey, Kaffee. Okay. Sag mal, was soll eigentlich dieses Versteckspiel hier, Herr Rivera, hm? Warum kommst du nicht zu mir aufs Revier? Psst, hör zu, Kring. Ich hab beschlossen, ich helf dir. Komm, steck's dir in den Arsch. Vor 2 Tagen hätte ich's gebraucht. Jetzt ist die Sache gelaufen. So, lass es dir schmecken. Ich hab dir 3 Donuts mitgebracht. Wir haben gerade die Aktion 3 für 2 laufen. Super, super. Die Sache fängt erst an. Ich kann dir ein dickes Ding zuschieben. Also, mir genügt das dicke Ding hier zwischen den Zähnen. Pass mal auf, ja. Die Nicker, die mich platt machen wollten, das waren Jakeys. Hä? Eine jamaikanische Gang, die größte Mann, Drogen, Mädchen, Waffen. Kennst du Spengler? Na klar. Ja, größer, kennst du Schauer? Mhm. Ja, noch größer. So. Und wie nennen sich deine schwarzen Wunderboys? Nee, langsam. Hör zu. Hey, Herber. Ich stopfe jetzt noch diese Donuts rein und dann bin ich weg, ist das klar? Langsam, Mann, langsam. Pass auf. Am 23. Januar kommt hier ein Schiff an unter irgendeiner Flagge von Skandinavien mit 100 Kilo Koks an Bord. Ein paar Kilo von dem Dope, das tun die weg für Test von Qualität. Und wenn das gut geht, ja, die Jakeys geben 1 Million Dollar. So, und kannst jetzt deine ganze Story vielleicht noch als Reggae singen? Ja, das kommt irgendwie besser. Sag mal, Herrera, was willst du überhaupt von mir? Oh Gott, sag mal, begreifst du denn das nicht, Kling? Die Jakeys wollten mich umlegen, weil ich von der Sache weiß. Mm. Pass auf. Ich gebe dir eine Chance. Aha. Ja. Ich biete dir die Riesensache. 100 Kilo. Dafür kriege ich Personenschutz. Okay. Kriegst du. Bis nächste Woche teilst du mir mit, wo und wie die Sache über die Bühne geht. Ja? Und dann verhandeln wir vielleicht neu über deinen Beschützer. Bis dahin, Hals und Beinbruch, Herr Rivera. Hm? Sie waren ja wirklich absolute Superklasse, Baby. Scheißbolle. Ja, bitte, ich brauche noch einen Kaffee. Also, 3 Schienen, verstehen Sie? Die erste, Einbruch, Vergewaltigung oder beides. Die Morde sind dann nur der Nebeneffekt. Die zweite, jemand wollte Annie aus dem Weg haben. Dann ist der Mord an Susan nur eine Folge davon. Der Einbruch läuft separat. Jetzt die 3. Schiene. Der Mörder wollte das Baby töten. Ein 6 Monate altes Kind? Warum denn? Will ich ja von Ihnen wissen. War mit Susan irgendetwas Besonderes? Nein. Nur das... Ach, was Unsinn. Was? Sie haben Susan adoptiert. Und das sagen Sie mir erst jetzt. Ja. Wer sind die leiblichen Eltern? Weiß ich nicht. Darf ich gar nicht wissen. Ist Bedingung bei Cooper Anderson. Der Agentur, mit der wir das abgeschlossen haben. Ahoi, Schwester. Arbeitet Lorraine Greer hier an Bord? Sieht nicht so aus, als wären Sie mit ihr verabredet. Ich habe hier eine Hundemarke. Detective Meyer, wow, wow. Und wen wollen Sie anpinkeln? Lorraine, ich suche Scott Händler. Kenn ich nicht. Mach keine Dummheiten, Lorraine. Falschaussagen kommen teuer. Er ist 10 Jahre jünger als du. Okay, wen kümmert's? Aber die Morde? Annie und das Baby. Scott hat damit nichts zu tun. Wenn er ein Alibi hätte. Für wann? Andersrum. Wo war er in der Silvesternacht? Okay, raus damit. Was er vor Mitternacht gemacht hat, weiß ich nicht. Und dann waren wir zusammen von 00:30 bis mindestens 16:00. In Ordnung, das genügt. Sag Scott, er ist aus dem Schneider. Steve! Ah, da bist du ja. Okay, Steve, wir sind hier komplett. Bezirksstaatsanwalt Bobby McAmmon, sein Assistent Ralph Riegelberger und ich. Ich stelle dich jetzt auf Konferenz. Schieß los, Steve. Danke, Larry. Hi, Bobby. Hi, Ralph. Hi, Steve. Denk an die Baseballkarten. Hi. Das mit den Karten geht klar, Ralph. Okay, es geht um den Fall Susan Hodding und Annie Flynn. Irgendwelche Fortschritte? Wir reißen uns den Arsch auf, Bobby. Wer ist im Moment nicht dran, okay? Bullshit. Ich verstehe Bobby so schlecht. Bobby will, dass du uns sagst, worum es geht, Steve. Also, Susan Hodding ist adoptiert worden. Über die Cooper Anderson Agentur. Wenn Susan vorsätzlich ermordet worden ist, dann hat das vielleicht was mit ihren leiblichen Eltern zu tun. Ich brauche eine gerichtliche Verfügung, um an die Namen zu kommen. Er soll sich verpissen. Nochmal, Bobby. Bobby meint, dass eine solche Verfügung nur ausgesprochen werden kann, wenn Gefahr im Verzug ist. Das ist es doch, was ich meine. Dass für die leiblichen Eltern Gefahr in Leib und Leben bestehen könnte. Ich habe Fats Donner am Telefon. Mit einer heißen Information, sagt er. Nur an dich. Um das rauszukriegen, brauche ich die Namen, klar? Moment mal. Hau ab mit dem Scheiß. Ich habe die ganze Staatsanwaltschaft am anderen Ende. Ich bin wieder da. Reg dich ab, Steve. Bobby sagt, er hat es mit dem Abkommen nicht so gemeint. Du bekommst deine Verfügung nächste Woche. Ich brauche sie jetzt. Bobby sagt, es ist okay. Du bekommst sie nächste Woche. Mach's gut, Steve. Fickt euch ins Knie. Ich stell Fats Donner durch. Wichser. Bist du noch dicht, Carella, oder was ist los? Wenn du was von mir wissen willst, einen anderen Ton, ja? Du bist in der falschen Vorstellung, Schuldige, was gibt's? 1146 Park Street, Apartment 34. Alles klar? Aufmachen, kommt zur Polizei! Oh, Scheiße! Polizei! Scheiße, Gott, verdammt, Bullen, wo ist meine Wumme? Wo ist... Tritt sie ein, Bert. Oh Gott, wo ist er? Ich komm sofort! Ich bin noch unter der Dusche, ich bin nackt! Das halten wir schon aus, wir haben nämlich starke Nerven! Scheiße, wo ist meine Wumme? Wir haben bloß keine Geduld! Ist das klar, Mann? Ich komm doch gleich! Sofort, Jungs! Hey, wohin, Snake? Handtuch vergessen. Runter von der Leiter und rein mit dir. Oh, Scheiße. Hände hinter den Kopf und darüber, an die Wand! Ihr meint es ernst, was? Bitter ernst, Snake. Einen Mord lasse ich mir nicht anhängen von euch. Steve, gib mir eine Viertelstunde, du, und ich schwör's dir, er wird singen, wie ein Chorknabe. Ich hab doch alles gesagt, ich hab alles gesagt! Nochmal von vorn. Oh Mann! Minute für Minute. Also... Du steigst aus dem Fenster, die Feuerleiter, ja, die runter. Feuerleiter was runter. Siehst du, was hörst du? Nein, ich steig runter. Überall wird gefeiert. Ich höre Musik. Ah ja, im vierten wurde gerammelt. Nur zu und denk an die vier großen W. Nach dem Wo und dem Was jetzt das Wer und vor allem das Wie. Hirnschiss oder was, Olli? Hau ab, wir sind mittendrin. Der Spick wär's nur gewesen. Am Telefon für Bert, aber bitte mal. Herr Ehrer? Das ist mein Mann, den nehme ich mir selbst. Wo ist er? Apparat 5. 5. Schau mich an, Snake. Bitte tun Sie mir nichts, Chef, bitte. Ach was, wer wird denn? Bist ein guter Junge, wenn deine Geschichte stimmt. Und das kriegen wir raus. Verlass dich drauf. Ich habe ein Alibi, Chef. Fragen Sie Gaines. Er hat mir hinterher im Igel noch ein paar Röhrchen Crack verkauft. Fragen Sie ihn. Ja, hallo Kling, hören Sie? Küsschen von Consuelo, von meinem Freund Kling. Ja, geht uns hervorragend, dank Ihrem Gorilla. Also, zur Sache, Kling, ich hab dann noch zu tun. Okay, Sie kennen die leere Baracke bei El Camino Real? Dort wird der Deal über die Bühne gehen. Freitagabend, 8 Uhr. Lass doch mal kommen. Der Stoff kommt aus Kolumbien und wird in Florida auf ein Schnellboot umgeladen. Die Jakeys und die Kolumbianer haben vereinbart, dass zwei von jeder Seite die Sache durchziehen. Mit denen müssen Sie doch klarkommen. Mensch, Kling. Oh, da freue ich mich aber schon drauf. Hast du alles mitgekriegt, Olli? Bin ich taub? Hat jemand Steve gesehen? Post von Bobby. Bei der Vernehmungszelle. Also, wie ist denn deine geschätzte Meinung, Olli? Der Hurenbock lügt. Kein Wort wahr, wenn überhaupt. Dann machen so einen großen Deal keine Jakeys. 100 Kilo, Bert, 100 Kilo. Jakeys handeln mit einem Pfund. So ein Deal macht hier nur einer und das ist Henry Zu. Ach, halt die Schnauze hinten. Ich sag dir nur eins, der Spick, ja? Der will selber ein Ding drehen. Oder er versucht, irgendwo aufzuspringen. Oder arbeitet für eine ganz andere Gang. Oder... Quack, quack, quack, quack, quack. Du bist vielleicht ein Klugscheißer, Olli. Mit dem Maul so groß wie ein Ochsenfrosch. Was mich gefragt, Ärger oder was? Egal, prügeln könnt ihr euch hinterher. Ich brauch dich, Bert. Du fährst zu Cooper Anderson und besorgst mir den Namen von Susans leiblichen Eltern. Hier. Ein Sesam, öffne dich. Unangenehm für Sie, Hodding. Ich habe mich eingehend mit El dem Portier unterhalten. Sie waren in der Wohnung. Ich? Ja? Soll ich raten, was Sie da oben getrieben haben? Es war nicht zu überhören. Der Laborbefund sagt, dass in Annies Scheide Sperma war. Ihr Sperma, Hodding. Detective Myers, Sie müssen verstehen. Ich verstehe nur Verführung Minderjähriger. Das Mädchen war gerade mal 16 Jahre alt. Sie wollte es genauso wie ich. Es war nicht das erste Mal. Gottverdammter Drecksack, du! Ich habe Annie geliebt! Ich habe sie wirklich geliebt! Ich nehme dich mit aufs Revier und dreh dich durch die Mangel. Warum sollte ich denn meine Tochter umbringen, Sie Idiot? Warum denn? Warum sollte ich Annie umbringen? Nennen Sie mir einen, aber auch nur einen einzigen Grund. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl, weiter. Mehr Schwung. Wunderbar, meine Damen. Drei, vier. Oh, nein. Schluss, Schluss, aus, Pause. Geht das doch nicht. Herzchen, du bist einfach zu pummelig. Luisa soll dir ein neues Kleid verschaffen. Detective Carella, guten Tag, Ma'am. Oh, hallo, Miss Monroe, ich brauchen wollte... Brauchen Sie einen Souffleur oder was ist? Wo finde ich Joyce Chapman? Nicht da, junger Mann, verreist. Ja? Ja. Fragen Sie doch Angela Quist da hinten, ist eine Freundin von ihr. Angela, komm doch mal her, jemand von der Polizei möchte dich sprechen. Entschuldigen Sie mich. Ja, komm schon, Herzchen. Ich bin Angela Quist, worum geht es? Um das Baby, das Joyce Chapman zur Adoption freigegeben hat. Können wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten? Warum? Sie wollte nie ein Baby. Sie ist begabt, hat eine Karriere vor sich. Abtreibung kam für sie nicht in Frage. Darum. Und der Vater? Weiß nicht, dass das ist. Sie hat ihn unten in Längs Disco kennengelernt, einen Seemann. Joyce war besoffen und hat ihn mit nach Hause geschleppt. Das war's dann auch schon. Am nächsten Tag war er weg auf See, hat ein Kind, aber keinen Nachnamen hinterlassen. Ist das in Schauspielerkreisen so üblich? Was geht denn Sie das an? Sie war blau, Punkt. Wer wusste von dem Kind? Wusste? Tja, sie ist tot, ermordet. Der Baby-Susan-Fall, wie die Zeitungen sagen. Also? Okay. Ja, wer noch? Melissa, Joyce' Schwester und ihr Mann Dick. Sie haben sich rührend um Joyce gekümmert, als sie schwanger war und haben mir die Agentur verschafft. Und wer sonst? Ich glaube, sie wollte niemanden einweihen, nicht einmal ihren Vater. Gut. Und wo ist Joyce? In Seattle, ihr Vater liegt im Sterben. Leberkrebs. Telefon? Weiß ich nicht. Aber die Nummer müsste leicht rauszufinden sein. Die Chapmans haben dort ein großes Sägewerk. Joyce? Joyce? Ganz ruhig, Joyce, ganz ruhig. Jetzt tut es dir leid, dass du dein Baby weggegeben hast. Psst. Nicht wahr, Joyce? Sieh mal an. Eine Million Dollar hätte Susan geerbt, aber Susan ist tot, Joyce. Ich habe sie umgebracht und jetzt werde ich dich umbringen, Joyce. Oh. Ja? Vermittlung. Ja, Seattle Joyce Chapman. Nein, nicht wie Charlie, sondern wie Johnny. Chapman. Ja, ich warte. So, Herrera ist weg. Was sagst du? Sammy hat's gerade durchgegeben. Du, ich hau dir die Fresse blau, wenn du Scheiße erzählst. Hör zu, Bert, wenn so ein erfahrener Kopf... Ach, du Arschgeige, du! Was ist denn? Endlich. Ja, genau, Detective Carella. Miss Chapman, bitte. Wie? Was sagen Sie? Augenblick mal. Meier, schnell! Ja, ich komme. Einen Moment, Mr. Hammond, ich stelle um. Nochmal, bitte. Meine Schwägerin Joyce Chapman wurde heute ermordet aufgefunden. Hier spricht Detective Meier, Mr. Hammond, ich bin mit Joyce' Schwester Melissa verheiratet. Okay, danke, Mr. Hammond. Wir sind die zuständigen Beamten, die im Baby-Susan-Fall dem ermordeten Kind von Miss Chapman ermitteln. Was sagen Sie da, Kind von Joyce? Sie irren sich, Joyce hatte kein Kind. Kilo? 50.000. Okay. Bueno. Schaff ihn raus, Meier. Ich will mit dir alleine sprechen. Komm, Hammond. Melissa, du verweigerst die Aussage. Ach, Mr. Hammond. Das FBI bestätigt, dass die Fingerabdrücke auf dem Messer identisch sind mit denen von Richard Allen Hammond in den Unterlagen der Army. Danke, das war's, Meier. Okay. Melissa, Melissa, aus. Das ist ein schmutziger Hammond, Trick! Aus. Melissa! Ihr Mann lügt, Melissa. Sie wussten von dem Baby und wir haben seine Fingerabdrücke. Melissa, wissen Sie, was das bedeutet? Warum hat er Annie? Warum, Melissa? Das Mobile. Er ist gegen das Mobile gestoßen. Sie hat es gehört und kam ins Zimmer. Sonst würde sie noch leben. Es ging ja um das Baby. Warum? Vaters Testament. Wir wussten, das erstgeborene Kind sollte 1 Million Dollar erben. Ah ja. Und als Joyce davon erfahren hat. Dachten Sie, sie würde ihrem Vater endlich doch von Susan erzählen und deshalb musste sie sterben. Sie hätte Dick hingehängt. Jetzt tun wir es. Alles glatt gegangen? Hä? Soll sagen, viele Grüße von Andy Schuh. Halt! Stehen bleiben, Polizei! Ach, ich krieg euch noch hier! Gottverdammten Jinx! Auch dich, Henry, zu! Herrera! Hey, Joey! Sie geben dir keine reelle Chance in diesem verfluchten Land, Klink. Auch dir nicht. Du kriegst sie nie, du Würstchen. And when I got to America, I said it blew my mind. And when I got to America, I said it blew my mind. Stirb, Kindchen, stirb. Kriminalhörspiel aus dem 87. Polizeirevier von Franz Maria Sonner nach dem Roman Lullaby von Ed McBain. Aus dem Amerikanischen von Richard K. Flesch und Stephanie Weiss. Mit Detective Steve Carella, Peter Voss. Detective Bert Kling, Michael Mendel. Detective Meier Meier, Jochen Striebeck. Detective Ollie Weeks, Ralf Wolter. Peter Hodding, Hubert Mulze. José Herrera, Jockel Tschirsch. Martin Proctor, Rufus Beck. In weiteren Rollen Julika Blum, Martina Bötte-Sonner, Esther Hausmann, Katharina Müller-Elmau, Ilse Neubauer, Veronika von Quast, Saskia Fester, Bettina von Webski, Ursula von der Wielen, Barbara Zahn. Bernd Deschamps, Robert Flörke, Mogens von Gado, Matthias Klausner, Peter Krämer, Detlef Kügo, Christoph Lindert, Fred Mehr, Bruno W. Pantel, Julian Richter, Jim Sampson, Mark Schulze und andere. Ton und Technik: Wolfgang Karet und Christina Schulze. Assistenz: Holger Buck. Regie: Barbara Plensat. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln aus dem Jahr 1992. Das neue Krimi-Jahr beginnen wir ebenfalls mit einem Knaller. Einem Endzeit-Szenario, das der britische Astronom und Science-Fiction-Autor Fred Hoyle vor 50 Jahren entwarf. Er fragte sich, wie die Menschheit reagieren würde, wenn sich eine riesige Gaswolke aus einer fernen Galaxie unaufhaltsam der Erde näherte und schließlich eine permanente Sonnenfinsternis verursachte. Wären Wissenschaftler und Politiker darauf vorbereitet? Die schwarze Wolke. Am 7. und 14. Januar, jeweils um 0.05 Uhr. Bis zu den Nachrichten hören Sie den Titel Wolfgang Tango der Komponistin und Pianistin Carla Bley aus ihrer CD Fancy Chamber Music.